wissen sie dir nicht von Anfang an schuldig gesprochen, so stellen sie dich vor ein Gericht. Wen interessierte schon die Wahrheit? Nur in Frieden und Freiheit wolltest du leben. Nennt sich so etwas Gerechtigkeit? Für nichts musst du alles aufgeben. Was du fühlst, ist nur noch Wut. Du kannst es nicht akzeptieren, immer nur den Pech zu spielen, von vornherein schon zu verlieren. Wenn ihr es geschafft habt, uns den Arsch einzutreten, hat der letzte von uns den Kampf aufgegeben. Gegen euch und eure Lebensnorm und gegen eure scheinheiligen Reden. Dass wenn du diese Welt verlassen hast, wirst du für immer schweigen, doch bis dahin schaust du nicht nur zu, sondern wirst deine Wut laut herausschreien. Gegen euch und gegen eure Normen, nur gegen euch, gegen eure Lebensformen, gegen euch, gegen Sexsucht und Spiel. Nur gegen euch, gegen eure Normen, gegen euch, gegen eure Lebensformen, gegen euch, gegen Selbstsucht und Spießertum. Nur gegen euch, gegen eure Normen, gegen eure Lebensformen, gegen euch, gegen Selbstsucht und Spießertum. Nur gegen euch, gegen eure Normen, gegen eure Lebensformen, gegen Selbstsucht und Spießertum. Nur gegen euch und gegen eure Normen, gegen eure Lebensformen, gegen Selbstsucht und Spießertum. Nur gegen euch.